Teil 3. Über Hochschulreform wird ja nicht erst in den letzten 3 Jahren diskutiert oder nicht erst jetzt im Wahlkampf, sondern es wird seit vielen Jahren oder Jahrzehnten über Hochschulreform diskutiert. Wir haben uns damals gesagt, jetzt hören wir mal mit dem Reden auf, jetzt machen wir mal was Neues. Wir wollten einfach etwas Neues darstellen und zeigen, dass eine Hochschule, dass Wissenschaft sich selber regieren und machen kann und selbstständig sein kann. Das war eigentlich das stärkste Motiv. Das zweite Motiv war, einen Raum zu schaffen, in dem Freiheit in jeder Beziehung Möglichkeit ist, aber Freiheit in Verantwortung. Also nicht die Willkür, sondern eine Freiheit, wo man sich selber verantwortet. Wir haben also den Weg in die Privatheit oder weg vom Staat eigentlich gesucht, um selbstständig zu sein. Ein drittes großes Motiv ist sicher, Wissenschaft heute ist so eindringlich in die Welt, dass man von wertfreier Wissenschaft eigentlich nirgends mehr sprechen kann. Das mag es noch im 19. Jahrhundert gegeben haben. Aber wenn Sie heute an Gentechnik denken, an Atomkraft, an was auch immer, was Wissenschaft entwickelt, hat immer ungeahnte Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Menschen. Und dass das auch immer wieder in einer Hochschule, dass sie sich dessen immer wieder bewusst werden muss, in der Fragestellung, was sie tut, war sicher auch einer der Gründe, warum wir dieses begonnen haben.